Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Heute, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Und schon geht's zur Sache. Erster Anrufer ist Bruno, 49. Guten Morgen, Bruno. Ja, hallo. Hallo, Bruno. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe einen Lottogewinn gehabt. Im letzten Jahr, Anfang des Jahres, kurz nach meinem Geburtstag. Darf ich dich kurz unterbrechen, Bruno? Ja. Du sprichst mit Lautsprecher oder Freisprechanlage? Nein. Du hast den Hörer am Ohr? Am Ohr, ja. Das klingt so hallig. Keine Ahnung. Du bist in einem großen Raum. Ich bin bei mir hier im Flur. Achso, ja, vielleicht liegt es daran. Okay, ja, dann weil ich jetzt nicht im Raum des Fernsehens sein wollte. Sehr gut. Also, bin dann rübergegangen. Dann machen wir so. Du hattest einen Lottogewinn. Ja, ich hatte fast 1 Million gewonnen. 880.000 und ein paar kleine. Hast du oder hättest du fast? Habe ich. Hast du? Ich war am Anfang gerade etwas irritiert. Das war voriges Jahr. Das war voriges Jahr, kurz nach meinem Geburtstag. Wann hast du denn Geburtstag? Ich habe Anfang Januar Geburtstag. Ja. Und habe entweder noch im Januar oder direkt die erste Februarwoche war das gewesen. Das ist ja, du klingst so niedergeschlagen, das ist ja eine sensationell tolle Nachricht. Man gewinnt fast 1 Million Euro. Ja, aber von dem Geld ist mittlerweile jetzt nichts mehr da. Nach einem Jahr ist das weg, das Geld? Ich habe mir jetzt, das Einzige, was ich mir selber geleistet habe, ist eben eine Küchenzeile und eine Wohnzimmereinrichtung, weil die eben nicht mehr so schön war. Das ist ja bescheiden. Ich habe dann restlich nur mir Freunde gekauft, so gesehen. Wie bitte? Du hast dir für fast 800.000 Euro oder 700.000 Euro Freunde gekauft? Ja, aber zuerst auch unbewusst halt. Es fing an, bis das Geld da war, habe ich dann fast mein gesamtes Girokonto überzogen. Habe dann in der Gaststätte, wo ich schon mal bin, die eine oder andere Runde immer gegeben und... Und dann wurde ich dann auch mal mitgenommen in eine Table Dance Bar nach Düsseldorf und einmal nach Duisburg und in Krefeld. Also die Leute, die dich mitgenommen haben, die wussten Bescheid, dass du diesen hohen Lotto gewinnt. Ja, ich habe da leider Gottes mit geprahlt halt. Ne? Ah, ja, verstehe. Ja, und dann? Und habe dann auch irgendwann zwischendurch dann aufgehört zu arbeiten. Also, was man ja bei dem Gewinn eigentlich auch kann. Ja, wenn man es vernünftig macht halt. So, ne? Aber jetzt erklär mir mal wirklich, wie so viel Geld, wer hat das denn jetzt in die Hände gekriegt? Ja, das fing an, ich hatte ja, wie gesagt, diese Freunde, in Anführungszeichen, aus der Gaststätte, die mich kannten, aber die waren eigentlich keine Freunde, die haben dann irgendwo sich dann meiner Person angenommen, waren dann die besten Freunde. Ja, dem einen ist dann auch das Auto kaputt gegangen und dann habe ich für 2.500 Euro dem ein gebrauchtes Auto gekauft. Also ja, gut, das war wirklich ja nichts Schlimmes in Anführungszeichen vom Geld her. Nee, aber wir reden ja jetzt von einer Riesensumme. Ja, und dann ging das weiter in kurzer Zeit. Dann bin ich dann in Kreise gekommen, wo dann, ich sag mal, hier diese Table Dance Bar und was es da so alles gibt. Dann wurden dann einige Frauen, plötzlich meine Freunde, die ich auch dann mit nach Hause sogar genommen habe. Dann haben wir uns zu Hause dann es gut gehen lassen und haben dann, ich sag mal, aus dem flotten Dreier wurde dann auch das eine oder andere mehr und mehr. Okay, da gehen sicher Tausende oder vielleicht auch ein paar Dutzendtausend Euro drauf, aber doch nicht sieben. Ja, Geschenke, und mal eine Kette. Plötzlich, weil ich gedacht habe, das ist jetzt meine neue Freundin und oder auch fast wie Lebensgefährte neu und dann brauchte die Geld für irgendwas und dann sagte ich vorhin schon im Vorgespräch, der eine Kollege hat sich dann ja, ich sag mal, ich glaube, das war eine Art Penisvergrößerung oder Verbesserung, irgendwas machen lassen. Die andere hat sie für mich angeblich dann ihre Brust vergrößern lassen. Das waren dann... Hast du alles gezahlt? Da 8.000 Euro, da 5.000 Euro und dann wurden dann Sachen gekauft und ja, in so einer Bar kostet so eine Sektflasche oder Champagnerflasche dann 1.200 Euro ohne Probleme. Da wurden dann 6-7 Stück hintereinander auf meine Kosten dann... Also du hast es dann, gerade auch wenn du das so erwähnst, sexmäßig sehr krachen lassen. Ja, dann wurde es immer schlimmer sexmäßig und das ist auch im Prinzip jetzt mein Problem, wo ich jetzt mittlerweile auch in einer, jetzt gerade begonnen habe mit so einer psychiatrischen Behandlung. Und angeblich bin ich jetzt auch selbstmordgefährdend, weil eben der Sex immer schlimmer wurde. Wo ich eigentlich das so nie gekannt habe oder auch das heißt, du hast Sexpraxen so durchgeführt worden sind an mir und die ich auch ausgeübt habe, die ich früher auch nicht kannte zum Beispiel. Das war es mit Fisten und dergleichen und dann wurde man ein bisschen auch wie B, was ich früher auch so nicht kannte. Was ist das? BB? Was ist das? Ich wurde dann, also ich bin dann auch eine Zeit kurz B gewesen. Ach so, B gewesen. Okay, alles klar. Ja, und das ist dann so schlimm gewesen, dass diese Sexpraxis für mich dann normal war und wie eine Sucht war. Und das waren immer große, also größere Sexpartys, die größere Sexpartys, die ich am Leben die du finanziert hast. Und mit Essensversorgung ja. Oder... Alkohol und es ist wohl auch, glaube ich, aus den Niederlanden jetzt mal das ein oder andere zu rauchen dann besorgt worden, weil ich dann jetzt plötzlich auch angefangen habe zu rauchen, also das normale Rauchen. Ja. War denn Kokain auch im Spiel? Nein, sowas ist mir eigentlich nicht bekannt gewesen. Ja. Aber immerhin, wenn du für eine Flasche Champagner 1.200 Euro dahin blätterst und in deiner großen Gruppe sind schnell viele Flaschen getrunken. Da kann ja, waren 8 Stück zum Beispiel in der Regel in Düsseldorf. Zum Beispiel waren meistens so 7 bis 8 Flaschen für 2 Stunden, die waren dann weggehalten. Ne? Sag mal, und du sagst, du warst früher sexuell recht normal. Nicht so sehr aktiv. Ja. Und hast aber das wurde natürlich jetzt schön und jede Frau, die sah natürlich besser aus als die andere. Mhm. Ja, und die machten dann plötzlich Sachen mit mir, die ich dann noch gar nicht kannte. Ob es jetzt von vorne, von hinten, von oben, von unten oder so war. Ja. Das sage ich jetzt einfach mal so. Bis hin zu ganz heftigen Sachen wie Fisten, was du gerade erzählt hast. Ja. Also das Einführen der Faust in Genitalien oder in den After. Richtig. Das habe ich gemacht und das wurde auch bei mir gemacht. Mhm. Und das ist schon fast wie eine Sucht für mich entstanden, so dass ich jetzt, nachdem das Geld dann jetzt weg war, kurz vor dem Jahreswechsel im Prinzip, bin ich, kann man sagen, auf Null angekommen. Lass mich noch was fragen zu dem Sex. Was war, das Fisten ist schon extrem, finde ich. Ja. Was war das Extremste, was du bei diesen oder im Bereich Sexualität gemacht hast? Ja, also ich selber gemacht habe, also dieses Fisten von bei Männern so wie bei Frauen, aber das, was am schlimmsten für mich war, dass plötzlich bei dieser Orgien der ein oder andere Tiere mitgebracht hat, also Hunde. Weil es waren alles, glaube ich, Hunde, wo dann da begonnen wurde. Und dann habe ich echt gedacht... Das heißt, du hast das aber nicht gemacht? Ich habe es selber nicht gemacht. Boah, wie pervers. Wie pervers. Ja. Das heißt, das gehörte dann zu der Orgie dazu. Sucht im Prinzip für mich. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich das machen soll, weil ich habe mich jetzt schon angeboten in gewissen Kreisen, also mich im Prinzip selber prostituiert. Also das Geld ist alles weg? Komplett ist das Komplett Geld weg. Nur deine Küchenzeile hast du noch und dann... Nur das Wohnzimmer, die Wohnzimmer. Ich hatte mir zwar noch ein kleines Auto gekauft, aber den habe ich nicht richtig versichert gehabt und habe den dann selber kaputt gefahren. Warst du denn, als du das Geld gewonnen hast voriges Jahr, warst du da solo? Ja, ich bin vor 5 Jahren geschieden und hatte mich im Prinzip, beziehungsweise man hat mich im Prinzip geschnitten. Die Freunde, die ich vorher hatte, die hatte ich jetzt plötzlich nicht mehr. Die befinden sich jetzt auf der Seite der Ehefrau von früher halt. Also recht zurück. Und ich habe mich auch dann zurückgezogen und habe dann auch, wie gesagt, plötzlich jetzt Freunde gehabt. Ich bin immer noch fassungslos, wie man 880.000 Euro durchbringen kann. Aber du hast es jetzt schlüssig erzählt. Ja. Wie das war jetzt ein extrem durchgeknalltes Jahr, ne, was du hinter dir hast. Plötzlich wurden Küchengeräte, ich sag mal, oder auch eine normale Bürste genommen, die wurden dann bei Frauen eingeführt. Ja, komm, hör auf. Erzähl gar nicht. Ich ahne schon. Also es ist richtig, richtig. Also Küchengeräte jeglicher Art und alles das, was man so im Haushalt hat. Jetzt hast du kein Geld mehr. Hast du denn, bist du wieder in deinem Job, in deinem Alten? Nein, ich habe den ja leider gekündigt. Habe mich jetzt mittlerweile prostituiert, wie gesagt. Habe das probiert. Das ist auch 4 oder 5 Mal jetzt gelungen. Also nichts gegen dich und dein Alter, aber mit 49 ist das doch eher schwierig, oder? Ja, natürlich ist das schwierig. Und aber gerade jetzt im Bereich dieser abartigen Geschichten. Ja, verstehe. Da ist das eher. Kann man da schon platziert werden, aber wie das dann passiert ist, dann möchte ich am liebsten auch dem Leben einen Schlussstrich ziehen. Also habe jetzt hier bei einem Bekannten mir so einen Tablettenmix dann zusammengestellt, weil ich wusste, der hatte wohl schwere Sachen irgendwie und habe das dann zwar probiert, aber das hat leider nicht so ganz geklappt. Mensch, Bruno, du brauchst aber sowas von dringend Hilfe, richtig? Ja, ich habe mich jetzt in der letzten Woche bei einer Psychiaterin hier im Ort gemeldet, habe jetzt da eine Sitzung gehabt und muss da jetzt aber fast 3 Wochen warten, wo es da weitergeht. Also hast du denn schon quasi das so offen alles erzählt, wie du es mir jetzt erzählt hast? Nein, noch nicht. Ja, raus damit, das musst du machen. Habe ich mir jetzt gesagt, dass das vielleicht mein Fehler war, dass ich zu zurückhaltend bin. Ja, dann weiß die gar nicht, wie sehr es brennt. Das musst du unbedingt machen. Du brauchst dringend Hilfe und Unterstützung, sonst verbrennst du, gehst du unter. Du bist ja schon völlig am Rand, habe ich den Eindruck. Ja, ich bin jetzt soweit. Ich möchte natürlich jetzt schon wieder, weil ich habe auch Anrufe jetzt bekommen heute, 2 oder 3 Anrufe, heute noch was zu machen in den Kreisen, wo sich das dann natürlich rumgesprochen hat. Also heute was zu machen im Sinn, dass du dich verkaufst, oder was? Dass ich mich verkaufe, dass ich jetzt jemand wieder zu mir kommen lasse. Aber und das war auch der Auslöser, dass ich dann gesagt habe, nee, ich versuche das, mach das jetzt nicht und ruf dann jetzt bei euch einfach mal an. Ja, sehr gut, weil ich gehe davon aus, das höre ich auch, dass du das schrecklich findest, das zu machen. Ja, ich finde das ganz schlimm, aber ich muss das manchmal teilweise machen, weil die Sucht, ist wie so eine Sucht, man will das eigentlich dann doch. Ist es die Sucht? Oder ist es eher das Geld, was sich da antreibt? Ja, das Geld, die Freunde, die ich jetzt dadurch gewonnen habe, ja, die sind also die normalen Freunde, die sich sogar ein bisschen jünger darstellen, also jüngere Frauen, die ich natürlich gerne wieder als Freunde hätte. Aber das ist mir auch im Nachhinein klar, dass das ja keine Freunde sind. Klar, das sind keine Freunde mehr. Wenn du jetzt dein Jahr zurückblickst, wie bewertest du das, was da passiert ist für dich? Ja, das war ein super Jahr. Ich habe da in dem Jahr alles toll erlebt eigentlich, aber jetzt... Ja, aber du hast dich auch kaputt gemacht. Du hast dich kaputt gemacht. Ich habe jetzt, aber jetzt genau, wollte ich gerade sagen, ich habe jetzt im Prinzip so viel auch kaputt gemacht mit mir selber, mit meinem Körper, in meinem Kopf, dass das schlimmer ist, als wie das, was schön war. Ich verstehe. Also Bruno, den ersten Schritt hast du ja schon gemacht, dass du bei einem Psychiater warst. Das ist schon mal sehr gut. Ich finde, da ist noch dringender Handlungsbedarf nötig bei dir. Deshalb möchte ich, dass jetzt meine Psychologin weiter mit dir spricht und dir weitere Anweisungen oder Ratschläge erteilt, was du schnell jetzt auch tun kannst, denn es muss etwas getan werden. Dazu bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Magdalena angerufen. Achso, ist das jemand, der bei euch... Genau, das ist eine Diplompsychologin, die hier im Hintergrund mitarbeitet und die professionelle Unterstützung dann gibt nach einem Gespräch dann mit mir im gegebenen Fall. Ja, wunderbar. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst dann von der Magdalena, so heißt die Psychologin, gleich angerufen. Ja, die Nummer habt ihr ja. Die haben wir. Und ich hoffe sehr, dass wir dir ein bisschen weiterhelfen können und dass du wieder dann Fuß fassen wirst. Ich habe heute jetzt keine, ich traue mich, also ich möchte am liebsten natürlich einer von den 3 Terminen annehmen, aber... Jetzt rufen wir dich erstmal zurück und dann gucken wir weiter, okay? Ja. Gut, Bruno, du legst auf und alles Gute wünsche ich dir. Mach ich. Tschüss. Ja, ciao. Mann, 880.000 Euro. Ich kann mir ja gar nicht vorstellen, so viel Sexpartys zu feiern, dass man so viel Geld verballert. 1.200 Euro eine Champagnerflasche? Naja, das kann schon zusammenkommen. Corinna. Corinna ist hier, 28. Guten Morgen, Corinna. Hallo. Hallo, Corinna. Um was geht's bei dir? Das Thema, das hattest du am Mittwoch schon, Narzissmus. Ja, genau. Das war unser Thema diese Woche. Ja, genau. Ich bin mit einem verheiratet und... Der ist so, ja. Mhm. Und ich weiß halt nicht wirklich, wie ich jetzt Wie lange seid ihr schon verheiratet? Seit 4 Jahren. Ja. Und du sagst, das ist ein richtiger Narzisst. Ja, also das, was ich jetzt, ich habe jetzt sehr viel über Narzissten gelesen, das trifft eigentlich so weitestgehend alles auf ihn zu. Beschreib mal ein bisschen, was auf ihn zutrifft. Also er muss halt von allen irgendwie Bestätigung bekommen und es muss alles nach seinem Willen gehen und er muss mich immer schlecht machen, er muss meine Familie, meine Freunde schlecht machen und er umgibt sich wirklich nur mit Leuten, die ihn irgendwie bewundern und genau, das ist zusprechen. Ja, das ist auch so ein Merkmal von Narzissten, dass sie immer Bewunderer um sich herum scharen. Ja. Und sie hassen Leute um sich herum, die Kritik üben. Genau. Ja. Und meine Familie übt halt öfters Kritik, weil die sehen, wie er mit mir umgeht und alles. Und deswegen will er möglichst gar keinen Kontakt mehr mit ihnen haben. Mhm. Sag mal, vielleicht erzählst du noch ein paar Beispiele, konkret, wie er mit dir umgeht. Also zum einen, ich habe jetzt in den letzten Monaten herausgefunden, dass er mich betrügt mit wahrscheinlich mehreren Frauen. Mhm. Mir fehlt bloß irgendwie dieses Definitive, also dass ich wirklich ihn vielleicht mal mit einer anderen Frau sehe oder was. Also wie hast du das denn rausgekriegt oder wie kommst du auf die Vermutung? Also auf seinem Telefon sind so Nachrichten aufgepoppt, zum Beispiel. Und da habe ich dann mal reingelesen, was ich eigentlich sonst nie mache, aber in dem Moment war mir das dann egal. Und da waren halt sehr eindeutige SMS dabei. Verstehe. Okay, das ist natürlich schon was Schwerwiegendes, wenn er nebenher, aber das würde auch ins Bild passen, weil er sucht seinen Spaß und seine Bestätigung und ihm ist das egal, was du dabei empfindest. Was, genau. Was gibt es noch an Beispielen, wo du sagst, da behandelt er mich wirklich ziemlich mies? Also er beschimpft mich für jede kleine Sache, also wirklich, wirklich kleine Sachen. Er sagt dann immer, dass es meine Schuld ist, wenn ich die Fehler mache, dass er deswegen wütend wird. Mhm. Und wenn ich denn keine Fehler machen würde, dann würde ja auch alles gut sein. Mhm. Und ja, ist auch schon handgreiflich geworden, also nicht geschlagen, aber jetzt so an den Haaren gezogen oder so. Fragt er dich mal so, wie es dir geht und wie dein Tag war? Er fragt immer, aber ich denke, das ist einfach nur, um sein Gewissen zu beruhigen. Er will dann hören, ja, alles gut, alles okay. Mhm. Und aber so wirklich interessieren tut ihn eigentlich nicht. Also das Gefühl habe ich halt. Habt ihr schon Kinder? Ja. Ja. Ja. Wie 16 viel? Monate alte Tochter. Wie viel? 16 Monate alt? Ja. Kümmert er sich denn um das Kind ein wenig? Nein. Nein. Also er ist sehr selten da durch seinen Job. Er ist im Außendienst tätig und ist halt sehr viel unterwegs. Also ich muss dazu sagen, er ist halt auch ein Zeichen von Narzissten. Er ist joblich sehr erfolgreich. Sind die meistens? Ja. Mhm. Und er verdient auch relativ gutes Geld und ich bin halt mit der Kleinen zu Hause und er sagt auch, ich muss nicht arbeiten gehen, also er will nicht, dass ich arbeiten gehe, damit ich halt bei der Kleinen bin. Und ist er denn in Geldangelegenheiten eher geizig? Nein, das gar nicht. Ah, ja. Mhm. Also er sagt auch immer, ja, kauf dir die Dinge, die du willst und mach dir eine schöne Zeit, so ungefähr. Was, wenn du das jetzt so allgemein beantworten solltest, was fehlt dir am meisten in dieser Beziehung, in der Ehe? Das Familienbewusstsein einfach. Sein komplettes Leben ist einfach nur auf Freunde ausgerichtet. Mhm. Und alles, was so Familie betrifft, das interessiert ihn gar nicht weiter. Und er hat auch zu seinen Eltern eher, also gestört möchte ich nicht sagen, aber er sagt halt, dass er nicht genug Liebe bekommen hat und keine Ahnung. Es gehört ja zu einer guten Beziehung dazu, dass man sich auseinandersetzt und dass man dann auch dem anderen mal solche Eindrücke mitteilt. Hast du das schon gemacht? Ja, aber ich mache das irgendwie seit 2 Jahren, versuche ich da irgendwie zu reden und zu machen. Und er sagt ja immer, er ändert sich und... Also ich habe ihn auch nach den SMS, habe ich ihn auch angesprochen, habe gesagt, hier, was soll das? Und er meinte halt, es wäre einfach nur durch seine Frustration und Depression und das war einfach nur so ein er wollte sich da frei machen und er wollte halt sehen, er könnte, wenn er wollte, aber er hat angeblich nichts gehabt mit den Frauen. Wenn du ihm das so, hast du ihm das auch schon so gesagt, dass du ihn als Narzissten siehst? Ja. Ja? Und das wollte er gar nicht hören. Naja, klar, natürlich nicht. Das heißt, du hast auch den Eindruck, dass er nicht wirklich das versteht, was du kritisierst? Nein, also er fragt, wie gesagt, immer, ob alles okay ist. Und wenn ich dann irgendwas sage, dann hört er sich das auch an. Aber es kommt nicht an. Was wäre für ihn die größte Katastrophe? Wenn ich gehe. Ah, weil? Weil er dann zum einen von seiner Familie, also verstoßen in Anführungsstrichen, aber die stehen halt 100% hinter mir. Und er hätte dann echt das Problem. Und dann würde es sein Glauben nicht vereinbaren. Sein Glauben? Er ist katholisch. Ach so, das kommt auch noch hinzu. Ja, und das ist aber wiederum der Widerspruch. Also er nimmt Drogen. Also er ist jetzt, meiner Meinung nach ist er schon relativ den Drogen verfallen. Er sieht es natürlich nicht so. Welchen Drogen? Also jetzt in letzter Zeit Kokain. Oh, damit ist er nun nicht zu spaßen. Ja. Ich denke halt, das macht das Ganze nicht viel besser. Weiß Gott nicht. Immerhin, er erzählt dir das, dass er Kokain nimmt? Ja. Nimmt er das zu Hause auch? Nein, zu Hause nicht, aber wie gesagt, durch seinen Job ist er immer unterwegs und da hat er dann alle Namensfreiheiten. Wie hast du denn darauf reagiert, als er dir gesagt hat, ich konsumiere das? Also das kam so schleichend. Der hat dann immer mal auf einer Party oder so, dann ich konnte ja dann gerade durch Schwangerschaft und ein Baby und so dann nicht mit. Und das hat er dann halt immer mal erzählt. Und aber jetzt im letzten Jahr war es halt sehr extrem. Gerade diese Droge macht das, wenn jemand eine narzisstische Veranlagung hat, ja noch schlimmer. Dann bist du ja noch narzisstischer und ich-zentriert danach. Und bist nur geil darauf, dass ich die ganze Welt um dich und deine Bedürfnisse dreht. Mein Problem ist, dass ich mit Drogen überhaupt nichts am Hut habe. Ich habe da auch überhaupt keine Erfahrungen und ich weiß auch nicht, also ich kenne auch keine Leute, die irgendwie mit Drogen zu tun haben. Nein. Also er ist wirklich so der Erste, wo ich damit mich auseinandersetzen muss. Also das ist eine hochtoxische Droge, also eine sehr schwere und schlimme Droge. Ja. Zudem steht er mit einem Bein im Gefängnis. Das wird ihm klar sein. Ja. Damit ist nicht zu spaßen. Das ist nicht mal ein bisschen Gras rauchen oder so. Ja, das kommt ja auch noch dazu, aber da sage ich ja gar nichts. Und das machst du alles so mit Corinna. Der nimmt dich nicht ernst. Der kokst. Der interessiert sich nicht für euer gemeinsames Kind. Der hat vielleicht oder wahrscheinlich sogar was mit anderen Frauen im Laufen. Und du stehst da und sagst ab und zu was und lebst so weiter. Ja, weil das ist genau das. Ich habe deine anderen Sendungen vorher angehört und das ist genau das, was die anderen Betroffenen aufsagen. Man hat immer die Hoffnung, er ändert sich. Und wir hatten jetzt letzte Woche, stand ich kurz davor, die Sachen zu packen. Und da hat er mich angefleht, nicht zu gehen und er will alles besser machen. Und also eigentlich momentan ist für unsere Verhältnisse alles cool. Aber ich habe halt bei allen jetzt auch gehört, besonders bei denen, die es geschafft haben, sich zu trennen, dass sich solche Menschen nicht ändern. Aber man hat halt trotzdem die Hoffnung und wenn Gefühle dabei sind, ist es immer so schwierig. Nur muss man nach einer gewissen Zeit muss man einfach wirklich anerkennen, dass die Leute sich nicht ändern. Wenn ein paar Jahre vergangen sind und man ein paar Jahre diesen Kampf schon kämpft, dann ändern die sich auch nicht. Ja. Und dann muss man, wohl oder übel, selbst wenn da noch Gefühle im Spiel sind, wobei man diese Gefühle, finde ich, auch hinterfragen sollte, was sind das für Gefühle? Warum liebe ich den überhaupt noch? Was tut der mir Gutes? Ne? Das sind wichtige Fragen. Da muss man irgendwann dann eine Konsequenz ziehen. Ja. So hart das auch ist, auch wenn da auch ein Kind im Spiel ist und weiß ich was, aber du bist eine junge Frau von 28, du hast ja auch ein Recht auf dein Leben und dass du ernst genommen wirst als Frau, als Mensch, und das wirst du bei ihm nicht. Ja, das stimmt. Ich habe aber auch Angst, dass er mir die Tochter wegnimmt und sie ins Ausland, also er ist Ausländer und sie dann irgendwie, ich meine, man hat schon die wildesten Geschichten gehört und da er sehr impulsiv ist und sehr Verstehe. Wie ich vorher schon sagte. Das heißt, wenn du so solche Sachen planst, musst du dich da vorher gut informieren, wie du es machst und dass du dem vorweggreifst. Nur aber aus der Angst heraus, er könnte irgendetwas machen, das darf nicht der Grund sein, dass du mit ihm zusammenbleibst. Ja. Das ist keine Grundlage, da wirst du todunglücklich. Ich bin auch nicht mehr glücklich Das höre ich. Natürlich nicht. Natürlich bist du nicht glücklich. Und ich habe ja mit einigen Leuten gesprochen am Mittwoch, du hast es ja mitbekommen, die das über Jahrzehnte teilweise ausgehalten haben. Das ist ja fatal. Das darfst du nicht machen. Dafür ist dein Leben und deine Lebenszeit zu kostbar. Ja, das stimmt. Aber ich hänge halt auch so an seiner Familie und ich habe dann Angst, dass das alles irgendwie abbricht und unsere ganzen Pläne für die Zukunft und... Gut, das ist immer ein Abwägen. Aber irgendwann, glaube ich, ist der Leidensdruck dann so groß oder die Frustration so groß, dass man wirklich Entscheidungen treffen muss. Ich denke halt irgendwie, das klingt doof, aber dass ich irgendwie noch nicht genug gelitten habe, um an den Punkt zu kommen. Mhm. Also ich weiß nicht, was noch passieren muss. Mein ganzes Umfeld, die haben Angst, dass er mir irgendwie mal, keine Ahnung, das Gesicht einschlägt oder so. Ja, haben die. Weil die ihn kennen und... Das ist aber alles Warnsignale, Corinna. Aber du hast recht, das sage ich hier auch immer, dann leide, wenn du noch nicht gehen willst, dann leidest du noch nicht genug. Dann ist es noch nicht krass genug. Aber ich glaube, du hast schon wache Augen jetzt. Bleib wachsam und zieh, wenn du das für dich wirklich dann für richtig hältst, dann hoffentlich zeitnah die Konsequenzen. Ja. Wir rufen dich jetzt nochmal zurück und geben dir nochmal ein paar Adressen an die Hand. Das wäre schön. Die kannst du sicher ganz gut gebrauchen, je nachdem, wie du dich entscheidest. Liebe Corinna, wir melden uns gleich und ich wünsche dir alles Gute. Alles klar, vielen Dank. Sehr gerne. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1:27 Uhr gleich. Und hier ist Clarissa. Clarissa ist 31. Hallo Clarissa. Hallo Domian. Hallo Clarissa. Ja, ich möchte mit dir über Leben und Tod sprechen. Ja. Wie nah das beieinander liegt. Also ich habe am 28.12. meine kleine Tochter bekommen, Dana. Und da lag meine Oma bereits im Sterben. Und die hat noch abgewartet sozusagen, bis die Kleine auf die Welt kam. Und sich dann am 6.1. hat sie sich dann verabschiedet. Hat sie die Kleine noch gesehen? Ja. Ja. Gesehen hat sie noch und hat sich auch noch sehr gefreut darüber. Also sie war schon sehr ruhig und hat fast gar nicht mehr reagiert. Aber als sie die Kleine gesehen hat, da ging dann die Bettdecke, wurde weggeschoben und die Kleine in den Arm genommen. Und wie schön. Wie rührend. Da war alles wieder gut. Wie rührend. Ja. Ich glaube ja auch wirklich, dass manche Menschen, die im Sterben liegen, so viel Kraft noch aktivieren können, zu warten, weil irgendwas Besonderes noch geschehen soll. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja. Dass sie jetzt auf so ein Ereignis warten oder dass sie vielleicht noch auf eine Person warten, die anreist von irgendwoher. Genau. Und erst dann auch bereit sind zu gehen und dass vorher so viel Kraft noch da ist. Ja, wir haben immer gesagt, sie hat ihr noch den Weg bereitet. Mhm. Hat sie noch ins Leben geführt, die Kleine. Wie alt ist deine Oma geworden? 85. 85. Ja. Wie eng war das Verhältnis zwischen dir und deiner Oma? Es war schon sehr eng. Also wir sind in einer Großfamilie aufgewachsen. In einer was? In einer Großfamilie. Großfamilie. Mhm. Ja. Also meine Oma hat uns mit aufgezogen und erzogen. Meine Mutter war arbeiten und meine Oma hat dann für uns gesorgt. Ah ja, dann ist es schon eine enge Beziehung, ne? Das genau. Fast ein bisschen Mama-Ersatz. Ja, sie hieß auch Mama für uns. Also meine Mutter war immer Mutti und sie war Mama. Ach so, ja. Ja. Da hat man das ganz gut gemerkt. Wie hast du das denn, du hast es gerade schön eingeleitet, wie nah Tod und Leben beieinander liegt, da hast du recht. Ja. Wie hast du das denn alles dann so empfunden? Du hast einmal die große Freude gehabt, dein Kind kommt am 28. auf die Welt und eine Woche später stirbt deine von dir sehr geliebte Oma. Was für Gefühlswelten waren da in dir? Also es hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich habe mich für meine Oma gefreut. Also meine Oma hat sich sehr gequält die letzten Tage. Und ich habe meine Oma gepflegt auch. Und sie hat auch oft genug schon gesagt, sie ist jetzt bereit, sie möchte endlich gehen. Und ich habe mich für sie gefreut, weil sie so friedlich gehen konnte. Und also es sah auch ganz toll aus, also wie sie gestorben ist. keine Qual und nichts, sondern einfach ein ganz friedliches Einschlafen. Und wie man sie dann gesehen hat, also man hat es einfach gesehen. Mhm. Sie war richtig erlöst. War sie lange, du hast gesagt, sie hat sich gequält mit dem Sterben, aber war sie auch lange vorher krank gewesen? Ja. Also sie war an der Dialyse, Peritonealdialyse, falls ihr das was sagt. Also das ist eine Bauchfelldialyse. Oh, das ist ja sehr anstrengend für den Patienten. Genau, obwohl die andere Dialyse ist schwieriger. Mhm. Also weil da ja das Blut aus dem Körper herausgezogen wird. Und bei der Bauchfelldialyse wird eine Flüssigkeit eingeleitet, die dann wieder entfernt wird. Mhm. Das kann man auch zu Hause machen. Glaubst du jetzt aufgrund dessen, was du da erlebt hast, dass man... Kann man besser mit dem Tod umgehen, wenn man das so hautnah erlebt wie du, nämlich dass gerade auch ein neues Leben wieder gekommen ist? Ich finde schon. Also ich hatte so das Gefühl, das ist für sie einfach gewesen und eigentlich für die ganze Familie war es einfacher. Mhm. Es war wirklich wie so ein Ablösen. Mhm. Aber wir sind da sowieso, also meine Familie ist da kennt sich damit relativ gut aus. Also meine Mutter ist eine Palliativschwester, ich bin Altenpflegerin wir haben eh so ein bisschen anderen Draht zum Sterben. Ja, verstehe, wie kann man das sagen? Ja. Aber ich glaube das auch, dass man, ich glaube ja sogar generell, ich glaube das nur, ich werde es nie erfahren, weil ich keine Kinder habe, dass man vielleicht sogar mit dem Tod der Eltern eher umgehen kann, wenn man selbst Kinder hat, als wenn man keine Kinder hat. Das kann gut sein. Also wenn die Verhältnisse gut sind, so, dann stimmt es. Mhm. Das denke ich auch. Also die Kinder, die helfen einem schon über vieles hinweg. Also ich habe das auch gesehen bei meiner Mutter. Die hat dann die Kleine die ganze Zeit auf dem Arm gehabt auch. Mhm. Und war für sie halt auch ein Trostpflaster. Mhm. Clarisse, jetzt hast du uns eine sehr schöne tolle Geschichte aus dem Leben erzählt. Die schön ist, natürlich auch traurig, aber genau so ist das Leben. Ja, aber auch, dass das Sterben nicht immer schrecklich ist. Mhm. Das wollte ich eigentlich damit aussagen. Mhm. Also es kann auch befreiend wirken. Ja, das glaube ich. Absolut. Schön das sein. Ja, das schön ist vielleicht... Ja, also meine Oma hat sich drauf gefreut. Mhm. Das hat sie auch wirklich gesagt. So. Aber das ist ja ein großes Glück. Das hat man ja ganz selten, dass Menschen... das sogar sagen, dass sie sich freuen auf das Gehen. Ja, also das habe ich bis jetzt auch selten erlebt, würde ich sagen. Na gut, wenn du es als Altenpflegerin sogar sagst, dann ist es auch selten. Ja. Ja, liebe Clarisse, vielen Dank für deinen Anruf und die gute Geschichte. Vielen, vielen Dank und für dich und deine Familie alles Gute. Ja, danke dir auch. Dankeschön. Schönen tschüss. Abend noch. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch gerne unser Thema für nächste Woche erzählen. Das Thema in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag heißt Bahngeschichten. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die mit Eisenbahn, U-Bahn oder S-Bahn sehr schlimme oder sehr ausgefallene Erlebnisse hatten. Also zum Beispiel wart ihr schon mal bei einem Zugunglück dabei oder habt ihr in der Bahn ein Verbrechen erlebt? Oder habt ihr vielleicht sogar schon mal eine sehr ungewöhnliche Schienenreise gemacht? Was habt ihr mit oder rund um eine Bahn herum schon erlebt? An Schönem oder vielleicht auch an wirklich weniger Schönem? Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de. Das ist das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt wie immer natürlich auch vor der Sendung anrufen, aber gerne auch mailen. domian@wdr.de, Thema Bahn. Geschichten nächste Woche. Jetzt geht's weiter mit der Freien Themennacht und ich begrüße herzlich Alexander, der ist 35. Alexander, hallo. Ja, hallo Domian, ich grüße dich. Alexander, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, also ich habe das ja gerade schon deinen Kollegen gesagt, ich bin bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen. Nochmal, ich habe nicht verstanden. Also ich bin bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen. Ja, das heißt, deine Eltern waren oder sind Zeugen Jehovas. Ja, also meine Mutter ist mittlerweile verstorben, mein Vater ist es immer noch und meine Brüder auch. Und ich bin halt dort in dieser Gemeinschaft aufgewachsen. Mhm. Genau. Und ich habe halt teilweise immer noch Probleme damit. Vor allen Dingen, weil meine Brüder halt den Kontakt mit mir sehr eingrenzen. Das heißt, du bist heute nicht mehr in der Gemeinschaft? Nee, also ich bin mit 18 Jahren dort ausgetreten. Ja. Warum bist du also, damals ausgetreten? Naja, das war so, dass ich habe halt irgendwann erkannt, dass diese Glaubenssachen, die da so erzählen, das konnte ich einfach nicht mehr. Die haben ja, die sagen ja einfach, dass irgendwann Hamagedon kommt, ja, und dass nur noch die Zeugen Jehovas überleben. Also, das ist der jüngste Tag und das... Genau. Das dann, ich glaube, es gibt so absurde Geschichten, dass die sagen sogar, dass jeder Zeuge Jehovas dann nach dem jüngsten Tag irgendwo ein schönes Stück Land kriegt, ne? Irgendwie sowas hat mir mal einer erzählt. Also das kenne ich jetzt nicht. Hat mir mal einer erzählt von Zeugen Jehovas, fand ich völlig, völlig absurd. Und dann sagte ich so, na super, dann kann man sich ja auf das Leben, auf das Landleben dann nach dem Tode freuen. Nee, also die Sache ist so, dass die halt sagen, es wird der Krieg Gottes kommen, der gerechte Krieg Gottes, Armageddon genannt, und dann werden halt nur die Zeugen Jehovas überleben und die werden dann halt in einem Paradies auf Erden ein wunderschönes Leben haben. Ja, auf Erden aber, ne? Ja, es gibt eine bestimmte Anzahl von Zeugen Jehovas, 144.000, die in den Himmel kommen. Aber die anderen, die sind dann alle auf Erden und dürfen dort im Paradies in ewig leben. Aber die sind dann auch schon vorher tot gewesen? Manche sind dann halt schon tot gewesen, die stehen dann wieder auf. Ja, ist klar. Nicht? Ja. Und zwar, es gab mal einen Kongress der Zeugen Jehovas, der hatte diesen schönen Titel, Tausende werden niemals sterben. Ja. Das hieß dann für die, dass halt all die, die auf diesem Kongress dann sind, niemand sterben müssen, weil bevor die sterben, kommt ja Armageddon, die leben dann in Ewigkeit. Aber es gibt eine Zweiklassengesellschaft, nämlich die, die auf der Erde dann in Ewigkeit leben und die im Himmel auf Ewigkeit leben. Die im Himmel, das sind ja nur die 144.000, die sind dann ja von vornherein schon... Ach, das ist die Elite. Das ist so eine sogenannte Elite, genau. Und zwar, du kennst es ja bestimmt aus der katholischen Kirche, wenn da halt... der Wein und das Brot rumgereicht wird, da darf ja jeder von nehmen. Mhm. Bei den Zeugen Jehovas war das so, da darf eben nicht jeder von nehmen, sondern die haben auch nur einmal im Jahr das Abendmahl, dann darf man das Brot nehmen, aber man muss es sofort weiterreichen. Davon kosten dürfen eben nämlich nur diese 144.000. Und wer wählt die aus? Wer ist auserwählt? Ja, diejenigen, die auserwählt sind, die wissen das selbst. Achso, clever. Ich habe irgendwie das Gefühl, auserwählt zu sein. Genau, und so ist es bei denen. Und es ist natürlich jetzt mittlerweile so, dass, also als ich da war, das ist jetzt schon wirklich viele Jahre her, da haben die gesagt, es gibt nur noch 800 auf der Erde, nicht? Von diesen tollen Menschen, die das machen dürfen. Und die sagen dann ja, wenn die alle dann gestorben sind, dann spätestens kommt Armageddon. Und dann ist natürlich auch der Tag da, dass endlich das jüngste Gericht, die nennen es nicht jüngstes Gericht, weißt du, sondern die sagen ja Armageddon. Alexander, wenn ich das immer höre, mir ist das unbegreiflich, dass Leute so einen mit Verlaub Schrott glauben können. Also ich bin immer fassungslos. Deswegen bin ich da ausgetreten. Ja, also lass mich nur fragen. Du bist das finde ich ja erstaunlich. Du bist sozialisiert worden mit den Zeugen Jehovas, durch die Zeugen Jehovas und hast dann als junger Mann mit 18 so viel Kraft gehabt zu sagen, ich kann an all das nicht mehr glauben. Woher kam die Kraft? Ja, also die Sache war, ich war wirklich tatsächlich 18 und ich hatte keinen Bock mehr, weil man hat ja natürlich immer Vorschriften gehabt. Die haben ja natürlich den Jugendlichen auch immer gesagt, du darfst das nicht, du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht, du darfst nicht in eine Disco gehen, du darfst keine Freundin haben, du darfst keinen Geschlechtsverkehr haben, natürlich. Weil Geschlechtsverkehr darfst du nur haben, wenn du verheiratet bist. Natürlich. Du darfst keinen Geburtstag feiern, du darfst keinen Weihnachten feiern. Zum Beispiel. Alles war verboten. So, ich fing dann damals eine Ausbildung an, zum Speditionskaufmann, und dann kam ich auch ein bisschen raus da, nicht? Und dann habe ich halt andere kennengelernt in der Ausbildung, die haben dann mal gesagt zu mir, lass uns doch mal in die Disco fahren. Und das war natürlich verboten, absolut. Nicht? Das durften wir ja gar nicht. Und ich habe dann einfach damals gesagt, oh, ich möchte das jetzt aber mal. Aber da gab es ja dann Soft zu Hause. Ja, ich muss dazu sagen, dass meine Eltern, das waren jetzt nicht diese Vorbildezeugen Jehovas. Achso, wir waren ein bisschen lockerer. Ja, die wollten zwar Vorbilder Vorbild, Zeugen Jehovas sein, waren sie aber nicht. Mhm. Das heißt, die waren schon ein bisschen immer so eingeknickt. Mhm. Und die haben mich dann, die haben mir dann natürlich alles so verboten. So, nun ist das ja, man tritt ja nicht von heute auf morgen aus so einer Glaubensgemeinschaft innerlich aus. Das ist ja schon so ein kleiner Prozess. Wie lange hat der bei dir gedauert, bis dir absolut klar war, ich will damit nichts mehr zu tun haben? Wie lange hat das gedauert, ungefähr? Ja, das war ein Prozess. Und zwar ein paar Jahre vorher, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Und zwar die Zeugen Jehovas, die haben ja auch, ich komme aus dem Kölner Raum, mhm. Die haben im Kölner Raum, haben die natürlich auch fremdsprachige Gruppen. Mhm. Zum Beispiel Französisch, Spanisch, Italienisch. Mhm. So. Und ich habe mich immer für Sprachen interessiert und habe mich dann in diese französischsprachige Versammlung, die haben ja Versammlungen, mhm. Dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, hier, ich möchte hier helfen. Mhm. Und habe dann richtig Französisch gelernt und habe dann natürlich auch diesen Missionardienst mitgemacht. Ja, du hast also bist durch die Häuser gezogen und hast die Leute bequatscht. Genau. Ja. Und weil ich dann ja auch Teil der französischen Versammlung war, wo ich mich ja freiwillig gemeldet habe, ja, bin ich dann auch in der Innenstadt von Köln, habe ich jeden Afrikaner angequatscht, der spricht Französisch, ja komm hier, ich will dir mal die gute neue Botschaft erzählen, mhm, und so. Erlebt und man keine schönen Sachen. Bitte? Ich sage, da erlebt man wahrscheinlich keine schönen Sachen als Reaktion. Ach doch, die waren eigentlich mal alle ganz, ja, freundlich. Ja, ja, dann habe ich, die sind dann manchmal auch teilweise mitgekommen in die Versammlung. Ne? Mhm. Okay, und die Frage war ja gewesen, wie lange du gebraucht hast, bis du ganz raus warst. Erklär mal. Ja, also ich habe dann irgendwann, so mit 17 hatte ich einfach keinen Bock mehr, weil ich habe mich total da erstmal eingesetzt, habe aber keine Rückmeldung bekommen. So. Mhm. Das heißt, die haben ja auch eine Hierarchie, mhm, und ich wollte da ja aufsteigen. Ich bin da aber nie aufgestiegen, sondern ich bin da auch ein bisschen immer auf Ablehnung gestoßen, weil die Leute, die mochten auch so meine Eltern nicht. Mhm. Okay, ich mag schon eine richtige Zahl kriegen, wenn ich aus dir raus, wie lange es gedauert hat. Also eine gewisse Zeit hat es wahrscheinlich gedauert. Als du dann gesagt hast, ich will nicht mehr da reingehen, wie haben deine Eltern da reagiert? Ja, sehr, sehr traurig. Ne? Die haben dann gesagt, wie kannst du das nur machen? Du weißt doch, dass das die einzig wahre Religion ist. Später im Paradies werden wir dich nicht wiedersehen, wenn du jetzt hier aussteigst. Hat das dann zum Bruch mit den Eltern geführt? Also erstmal hat es zum Bruch mit den Eltern und vor allen Dingen mit meinen Geschwistern geführt. Mhm. Ich habe zwei Brüder. Die genau auf Linie waren und sind? Genau. Das war teilweise der Fall, dass ich in Köln in der Innenstadt meine Brüder getroffen habe und Hallo gesagt habe und die sind einfach an mir vorbeigegangen. Ja. Wie ist das denn heute eigentlich mit deinen Brüdern? Mittlerweile haben die das ein bisschen akzeptiert. Ich darf aber nicht zu Familienfesten kommen und sowas. Also das ist alles, die wohnen, also mein einer Bruder, der wohnt jetzt ein bisschen außerhalb. Der hat jetzt auch meinen Vater aufgenommen, nachdem Mutter gestorben ist. Was sind denn bei den Zeugen Jehovas überhaupt Familienfeste? Wenn die feiern nicht Geburtstag, die feiern nicht Weihnachten, was feiert man? Nee, die feiern dann einfach so mal zwischendurch. Ach so, also so. Und da darfst du nicht hinkommen. Ja, genau, richtig. Ja. Und jetzt, kommen die denn zu dir, wenn du einlädst? Nee, das tun die auch nicht. Tun die nicht? Dürfen die nicht oder wollen sie es nicht? Sie dürfen nicht und sie wollen auch nicht. Ne? Ich habe hier jetzt auch Neffen, also mein Bruder, der hat ja Söhne mittlerweile. Mhm. Als meine Mutter starb, mussten wir die Wohnung auflösen. Mhm. Da kam natürlich mein Bruder hin mit seinen Kindern und da haben wir zusammengearbeitet. Das ging dann. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt haben wir so schön zusammengearbeitet, sollen wir nicht alle nochmal zusammen Kaffee trinken gehen? Mhm. Und da hat dann mein Bruder ganz klar gesagt, nein, das geht nicht, du weißt auch warum. Unglaublich, unglaublich. Und ich habe dann auch später mal gesagt, weil mein Vater, der wohnt ja jetzt bei meinem Bruder. Mhm. Da habe ich gesagt, kann ich den jetzt mal Vater besuchen? Und er hat gesagt, ich möchte das nicht, hat mein Bruder wortwörtlich gesagt. Ne? Hast du denn eigentlich einen anderen Glauben gefunden, nachdem du da dich von gelöst hattest? Ich habe mich katholisch taufen lassen. Mhm. Mhm. Das fing so an, dass ich natürlich 2-3 Jahre, als ich da weg war, habe ich mich natürlich noch ein bisschen mit Glauben befasst. Ja. und fand das dann relativ interessant, was die katholische Kirche sagt, hat mich dann vermutlich auch ein bisschen aus Protest katholisch taufen lassen. Ja, verstehe. Aber interessant ist, die Zeugenjehovas, die ich kenne, das sind nicht so viele, aber die weggegangen sind aus der Gemeinschaft, das sind alles keine Atheisten. Die sind dann meistens in die evangelische Kirche gegangen, in die katholische Kirche oder in eine freie evangelische Kirche. Ja, die evangelische Kirche, die ist ja relativ nah an den Zeugen Jehovas dran. Naja, also. Ich fand jetzt die katholische Kirche spannender und interessanter. Ja, das ist natürlich auch mehr Entertainment und das macht ein bisschen mehr Laune. Es ist sinnlicher als die. Ja. Alexander, uns läuft ein bisschen die Zeit weg. Ich finde es sehr interessant, mit dir zu sprechen. Das heißt, diese Zeit, die hast du immer noch nicht letztendlich von dir abstreifen können, weil das Verhältnis eben zur Familie, zu den Brüdern nach wie vor gestört ist. Das ist das Traurige daran. Und tut mir immer noch sehr weh. Tut dir immer weh. Das finde ich völlig nachvollziehbar. Und es ist sehr traurig, dass deine Brüder einfach dich nicht so akzeptieren können, wie du bist. Denn du bist ja offensichtlich bereit, sie zu akzeptieren, wie sie sind. So ist es. Ja. Alexander, vielleicht geschehen noch Zeichen und Wunder, dass vielleicht doch der eine oder andere aus der Familie sich doch noch anders besinnt. Ich würde es dir sehr wünschen. Ich würde mich freuen. Alles Gute, schön, dass du angerufen hast. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Der Alexander. Und es geht weiter mit... Ach, wie schön. Marie. Und Marie ist 14 Jahre alt. Guten Morgen, Marie. Hallo. Hi, Marie. Du darfst noch so lange auf sein? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber heute ist ja Freitag und da kann man ein bisschen länger pennen morgen und dann geht das. Genau. So. Alle Klassenarbeit zu Ende geschrieben. Super. Ja. Marie, du rufst mich an. Warum? Och, es geht um vieles. Also alles, was so auf einen einstürzt innerhalb von einem Jahr. Oh je. Was ist denn passiert im letzten Jahr? Ich hatte so eine Austauschwoche mit französischen Schüler aus Paris. Ja, die waren hier. Wir sind nach Paris gefahren als erstes. Achso, verstehe. Mhm. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut. Klar. Und habe gedacht, ja, okay, Europa kann ja nicht so ein großer Unterschied sein. Nee. Vielleicht eine größere Stadt, aber es kann ja nicht so ein großer Unterschied sein. Dann bin ich dahin gekommen und habe einen richtigen Schock bekommen, weil es. Oh, warum? Ganz anders war, weil sie so ein extremes Leben geführt haben, was ich niemals gedacht hatte. Ich habe mich verstanden. Was hast du niemals gedacht? Ein extremes Leben haben sie geführt. Ein extremes Leben haben die Leute. Bist du da in eine Familie gekommen? Ja, ich bin in eine Familie gekommen. Ja. Das Mädchen, was ich hatte, ihr Vater war tot. Mhm. Ich wusste am Anfang gar nicht warum und dann später habe ich rausgefunden, dass er durch Selbstmord gestorben ist. Und warum war das so ein extremes Leben, was die da geführt haben? Die haben, ich war so überrascht, weil ich sowas nie erlebt hatte in Deutschland. Ich habe das einfach nicht mitbekommen, was für Partys die da gefeiert haben und dass man mit 13 schon anfängt zu rauchen und dann schon auch noch kifft und. Ach so, in der Richtung alles auch. Alles Mögliche. Und das hat und die Mutter von diesem Mädchen hat das geduldet? Ich glaube nicht, dass sie das gewollt hat, aber ich glaube, sie konnte auch nichts dagegen machen. Ach so. Und hat das Mädchen dir denn auch zu kiffen angeboten zum Beispiel? Also sie hat es mir abgeraten, aber im Laufe der ganzen Woche habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt eine Woche weg von zu Hause, kann ich mal alles ausprobieren. Echt? Ist ja nur eine Woche. Und hast du es gemacht? Und dann wieder zurück. Hat sich da nichts geändert. Ist gleich geblieben wie die Woche in Frankreich. Wie meinst du, ist es gleich geblieben? Also, ich habe mir ja vorgenommen, dass ich das nur diese eine Woche mache, alles ausprobiere. Meine Eltern sind nicht da. Mhm. Ich kann es machen. Ach so. Aber ist halt so geblieben. Und du machst es jetzt in Deutschland weiter. Was genau machst du denn? Was genau machst du denn weiter in Deutschland? Also, ich kiffe auch manchmal und ich habe es nicht geschafft, aufzuhören zu rauchen. Und du hast wirklich in Frankreich angefangen, Zigaretten zu rauchen? Ja. Und dann ging es halt immer so weiter. Alkohol auch? Ja. Das machst du auch alles weiter jetzt hier in Deutschland? Ja, und Frage 1, wie kommst du an das Kiffmaterial? Schule. Mhm. Du kostest ja alles Geld. Zigaretten kosten Geld, Kiffen kostet Geld, Alkohol kostet Geld. Du bist 14 Jahre alt. Wie Wie machst du das? Ja, also ich bin zum Glück bin ich nicht so weit gekommen, dass ich irgendwelche Sachen mache, damit ich das Geld bekomme. Ich kriege Taschengeld, ich versuche damit umzugehen. Wenn ich das nicht klappt, dann habe ich noch ein paar Freunde. Mhm. Dann kriege ich es noch hin. Aber es ist einfach alles auf einmal. Und dann habe ich noch so ein Mädchen kennengelernt. Ein Mädchen? Ja. Ich kenne schon seit 1,5 Jahren. Ja. Aber in Paris wurde die Freundschaft halt stärker. Also das ist eine Deutsche? Dann, ja, ja. Die war mit in Paris? Mhm. Ja. Und dann ging es auch in Deutschland weiter. Also die hat nichts Schlimmes. Natürlich hat sie ein paar Mal mitgetrunken und so weiter. Aber sie hat halt auch in letzter Zeit auch damit aufgehört. Wie ist denn dein Verhältnis zu dem Mädchen heute? Also am Anfang waren es ziemlich gute Freundinnen, aber ich merke, dass ich irgendwie mehr für sie empfinde oder so. Ach so. Und das kommt dann auch als zweiter Schock dazu, womit ich auch nicht klarkomme. Dass du dich in ein Mädchen fast verliebt hast? Ja. Hast du denn schon mal eine sexuelle Erfahrung gemacht? Mit einem Mädchen, nein. Mit Jungs, ja? Ja. In Paris oder überhaupt hier? Nee. Hier in Deutschland. In Deutschland. Hm. Mensch, das ist aber richtig jetzt Chaos bei dir in deinem Leben. Ja. Das kann man sagen. Und ausgelöst schon durch Paris, ne? Ja, durch so eine kleine Reise. Durch eine kleine Reise. Wir halten mal fest, du hast vorher nicht gekifft, du hast vorher nicht getrunken, du hast vorher nicht geraucht. Und durch Paris ist das alles ins Rollen gekommen. Ja. Und lebst du bei deiner Mutter oder bei deinen Eltern? Oder bei deinem Vater? Kompliziert. Problem mit meinen Eltern. Wir leben getrennt, aber trotzdem liegen die Wohnungen übereinander. Was mich ziemlich stört, weil ich nicht klar weiß, was das jetzt sein soll. Ach so, die Wohnungen liegen übereinander, oben wohnt Papa und Mutti oder umgekehrt? Also unten wohnt Papa und okay. Oben wohne ich und meine Mutter und meine Schwester wohnt unten mit meinem Vater. Also auch da so Kuddelmuddel. Ja, und dann wollte sie auch noch kommen. Also die Austauschschüler wollten ja noch in den Sommer kommen. Ja. Und dann 2 Wochen davor hat meine Austauschschülerin selbst noch Versuch gestartet. Mhm. Und dann habe ich noch von ihrer besten Freundin, die dann doch gekommen ist, erzählt bekommen, dass ihr Bruder in die Klinik eingewiesen wurde, weil er heroinabhängig ist. Und diese Woche erst ist ein Klassenkamerad für mich, ich kannte ihn auch nicht so enger, aber er ist dann bei uns in der Schule zusammengebrochen und ist jetzt auch in der psychiatrischen Klinik. Sag mal, Marie, von der Schule dahin gewiesen und dich beschäftigt ja im Moment wahnsinnig viel, ne? Ja. Mit wem hast du den engeren Draht, zu deinem Papa oder zu deiner Mutter? Sagen. Also ich kann mit beiden nicht so gut sprechen und weil meine Mutter, also ich und meine Mutter ist ja auch nicht hier geboren, wohnt erst seit 5 Jahren hier. Mhm. Und woher kommt die Mutter? Aus Ruanda. Ich bin auch dort geboren. Mhm. Und dort hat sie auch mal, mein Vater hat mich adoptiert, also ihr Mann jetzt, und hat den auch in Ruanda kennengelernt, aber ist halt nicht mein auch, biologischer Vater. Also auch komplizierte Familienverhältnisse noch. Ja. Worauf ich hinaus wollte, war die Frage, das heißt, die beiden haben überhaupt keine Ahnung, was in dir im Moment passiert. Also in mir wissen sie nicht, aber die haben das halt mit den Kiffen und dem Rauchen alles schon mitbekommen. Und was sagen die dazu? Mein Vater war ziemlich enttäuscht. Meine Mutter, wenn sie nichts zu etwas sagt und komischen Gesichtsausdruck macht jeden Tag, wenn man nach Hause kommt, dann ist das, glaube ich, noch schlimmer. Ich möchte dir was sagen, Marie. Ich finde es erstmal super toll, dass du hier anrufst und dass du den Mut hast, das zu erzählen. Ich finde, dass du dringend jemanden brauchst, der so ein bisschen dich begleitet und der dir auch was hilft. Denn die Gefahr, du bist so jung noch, die Gefahr ist, dass du in diesem ganzen Kuddelmuddel untergehst und dass es dir sehr schlecht geht, dass du irgendwann auch in der Psychiatrie landest oder irgendwo kriminell wirst oder was weiß ich. Du brauchst ganz dringend Hilfe. Deswegen ist das ein guter Schritt gewesen, dass du hier angerufen hast. Das ist der erste Schritt. Ich habe im Hintergrund eine ganz tolle Frau, eine Diplompsychologin. Die wird dir jetzt mal sagen, was du in den nächsten Tagen alles anstellen sollst, damit du, dass du ein bisschen stabilisiert wirst und auf der richtigen Bahn bleibst. Das musst du dann aber auch tun, weil ich sonst wirklich Sorgen habe um dich. Aber ich glaube, du hast auch ein bisschen Sorgen um dich, ne? Sehr viel. Ich habe richtig Angst, was so in der Zukunft kommt. Genau. Das merke ich auch. Und deswegen nochmal Kompliment, dass du angerufen hast und hast das so toll erzählt und so klar. So kann ich mir ein gutes Bild machen und meine Psychologin auch. Es gibt viele Möglichkeiten zu helfen und wir suchen jetzt die beste für dich raus. Du legst auf und die Magdalena, so heißt die Psychologin, die ruft dich jetzt gleich an. Und alles Weitere besprecht ihr beiden Frauen dann am Telefon. Einverstanden? Okay. Ja. Sehr gut. Und dann wünsche ich dir von Herzen viel Glück, Marie, und alles Gute. Und wir melden uns gleich. Danke. Tschüss. Tschüss. So, und hier ist Anne. Anne ist 20. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen. Hallo, Anne. Um was geht's bei dir? Um etwas sehr viel Banaleres, aber was unglaublich Schönes. Und zwar bin ich im Paradies Fallschirm gesprungen vor 2 Wochen. Du bist im Paradies Fallschirm gesprungen? Ja, genau. Wo und liegt denn das Paradies? Die Florida Keys, ganz im Süden von Florida. Wow. Wunderschön mit klarem blauen Wasser und einem blauen Himmel mit ganz wenigen Wolken und ich kriege ja die tolle Nachricht auf den Kopfhörer, dass wir sogar ein Bild haben von dir und dem Fallschirm. Also wir sehen zwei Menschen, du bist mit jemandem zusammen da Fallschirm gesprungen. Genau, das ist ja mein erster Sprung gewesen und deswegen dachte ich, wäre es vielleicht besser, wenn ich mit jemandem springe. Finde ich auch relativ klug. Und man sieht im Hintergrund halt, ihr hängt da irgendwo hoch in der Luft und guckt erwartungsvoll nach unten. Genau. Wie kam es dazu, so eine schöne Sache zu machen? Ich wollte schon immer mal Fallschirm springen. Mhm. Und dann war ich jetzt da im Urlaub und habe mir einfach überlegt, dass das so der perfekte Ort wäre für den ersten Fallschirmsprung. Und dann dachte ich mir, versuche ich doch mal einen Termin zu machen. Das hat direkt geklappt und dann, Ich könnte mir vorstellen, dass sowas schweineteuer ist. Wie viel hat es gekostet? Ich habe mit dem Video, also der Fallschirmsprung an sich hat $245 gekostet und das Video dazu mit den Bildern nochmal 119. Ja, ist schon eine Stange Geld alles. Ja, auf jeden Fall, aber es hat sich gelohnt, meinst du? Ja, sehr. Also ich werde es auf jeden Fall wieder machen. Ich werde, denke ich, auch einen Kurs machen. Aber schon allein dafür, dass ich durch einen Regenbogen auf einer Wolke gesprungen bin, hat sich das gelohnt. Das klingt ja ganz paradiesisch und ganz poetisch. Aber du hast ja selbst gesagt, das war das Paradies. Wie sieht Florida, die Ecke von Florida, von oben aus? Du hast es gesehen. Ganz viel Meer, ganz viele kleine Inseln dazwischen, ganz flaches Wasser erstmal. Und einfach wunderschön. Das war jetzt vor kurzem, ne? Vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Wie ist denn das Wetter da zurzeit? Ganz, ganz viel besser als in Deutschland. Ja, das kann ich mir vorstellen. Warm, ne? Ja. Wir hatten jetzt, am Dienstag bin ich geflogen, da hatten wir 30 Grad. Boah, erzähl es uns nur. Und wahrscheinlich praller Sonnenschein. Ja. Wir haben schon seit ein paar Monaten keine Sonne mehr hier. Das habe ich gehört. Heute hat hier die Sonne geschienen, wo ich bin. Also siehst du, wo du bist, scheint die Sonne. Ja. So ist das. So muss das sein, aber es ist deutlich kälter. Wie ist das denn? Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin noch nie falsch umgesprungen. Ich hatte immer so ein bisschen Schiss. Nicht von dem Sprung. Das finde ich ausgesprochen cool. Aber ich hatte Schiss unten vor dem Aufsetzen. Wie ist das? Das war ganz sanft irgendwie. Also wir waren relativ langsam, hatte ich das Gefühl. Und ich musste meine Beine so nach oben klappen sozusagen. Mhm. Und dann ist halt der Tandemmaster, der mit mir gesprungen ist, ist auf den Boden aufgekommen. Ah, verstehe. Der hat das abgefedert für dich. Du hast da eine luxuriöse Situation gehabt. Genau. Wenn du alleine wärst, wäre es ein bisschen härter gewesen. Wahrscheinlich, ja. Hattest du nicht Angst, dass ihr im Wasser landet? Ein bisschen, ja. Aber das Wasser ist da relativ flach. Das geht einem maximal bis zum Bauchnabel. Ach so, ja, okay. Dann und das ist 5 Meilen weit. Also das ist nicht so das Problem. Da läuft man dann zur Not raus. Also die Anne hat was ganz Tolles erlebt und mit diesem tollen Erlebnis und den Bildern, die wir jetzt im Kopf haben, entlassen wir euch jetzt ins Wochenende. Anne, danke, dass du angerufen hast und ja, viel Spaß beim Fallschirmspringen, wenn du das weitermachen wirst. Ja, danke schön. Alles Gute. Ja. Tschüss. Und Grüße an die Laura. Ja, an die Laura. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. In der Technik heute Friedrich Marquardt. Schönes Wochenende wünsche ich euch und wir hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, Freitagnacht. Bis dahin, macht's gut. Ciao.